Herren, ich weiß nicht, wie weit diese Mikroanlage trägt. Offenbar trägt sie dazu bei, dass hier doch auch Ruhe im Verkehr einkehrt. Zwei Burschenschafter, in Bronze gegossen. Einer den Arm auf der Schulter des anderen. Ein Brunnen der Freundschaft, den die Marburger Verbindungen sich gestiftet haben als Symbol für den studentischen Lebensbund. Zusammenhalt unter Männern, die Stärke der Gemeinschaft. Die beiden blicken auf ein altehrwürdiges gotisches Gebäude, ihrer Alma Mater, an der seit heute eine Gedenktafel hängt. Beinahe ein Jahrhundert hat es gedauert, bis Marburg eines Verbrechens gedenkt, das Studenten aus seiner Universität begangen haben. Verbindungsstudenten, Schlagende, Chorstudenten. Eine Tat, die deutsche Unrechtsgeschichte schrieb. Das Massaker von Mechterstädt. Marburger Chorstudenten und die Morde in Thüringen 1920. Feature von Tobias Barth und Lorenz Hoffmann. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Veranstaltung der Öffentlichmachung, weil Enthüllung kann man gar nicht sagen, der Öffentlichmachung der gemeinsamen Gedenktafel von Stadt, Universität und Studentinnenschaft zu Gedenken an die Morde von Mechterstädt. Etwa 80 Leute sind gekommen. Einwohnerinnen und Einwohner von Marburg, Lehrende, Studierende. Reden, Grußworte. Dann tritt ein junger Mann an das Mikrofon, ein Textblatt in der Hand. Stimmt an mit hellem, hohem Klang, stimmt an das Lied der Lieder, des Vaterlandes Hochgesang, das Waldtal heilt ihn wieder. Kurt Tucholsky hat in einer Überarbeitung des Marburger Studentenliedes die Ereignisse von Mechterstädt in bitterem Sarkasmus zusammengefasst. Wir fingen 15 von dem Pack, das unser Preußen schädigt. Es war ein schöner Märzentag, wir haben sie erledigt. Sie sind von uns erschossen worden, doch ganz in Recht und Züchten. Zwar sitzen ihre Wunden vorn, man kann auch rückwärts flüchten. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir heute hier zusammenstehen und diese Tafel einweihen können. Ich bin auch dankbar im Namen der Angehörigen und der Nachfahren angesichts der aktuellen politischen Situation in Deutschland. Bin ich auch dankbar für diesen Ort der Erinnerungskultur in einer Universitätsstadt. Gerald Slotosch, Bürgermeister der thüringischen Gemeinde Ruhlertal. Vor 99 Jahren ereignete sich in Deutschland der Kapp-Putsch mit blutigen Kämpfen und bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Besonders betroffen war auch das Territorium des Freistaates Gotha. In diesem Zusammenhang kam es auch zu den Morden von Mechterstädt. 15 Arbeiter aus Thal wurden von Angehörigen des sogenannten Stukoma Studentenkorps Marburg erschossen. Von damaligen Studenten der Philipps-Universität Marburg aus den Fachrichtungen Jura, Medizin und Philologie. Was war diesen Taten vorausgegangen? Das Massaker von Mechterstädt. Das ist die Geschichte zweier Orte und zweier sehr unterschiedlicher Milieus. Es ist die Geschichte von rechtem Terror, einem zu duldsamen Staat und von Gesinnungsjustiz. Von einem tiefen Riss, der in den Weimarer Jahren durch die Gesellschaft ging und sich auf 1933 hin vertiefte. Kapitel 1. Von alter Burschenherrlichkeit. Marburg nach dem Ersten Weltkrieg. Eine hessische Mittelstadt mit verschlungenen Gassen, gemütlichen Lokalen, viel Fachwerk. Oben das prächtige gotische Schloss der alten Landgrafen. Das Marburger Stadtleben geprägt von seiner Universität. Studenten in den Farben ihrer Korporationen und Landsmannschaften. Unzählige Verbindungshäuser, in denen gekneipt wird und Kommerz geschlagen und gefochten auf den Paukböden. Hier studieren in den jungen Jahren der Weimarer Republik die Söhne der Eliten des alten Kaiserreiches. Viele von ihnen haben im Ersten Weltkrieg gedient, pflegen soldatische Ideale, empfinden den Frieden von 1918 als Schmach und die Republik als ein zu bekämpfendes Übel. In vielen Verbindungshäusern reift reaktionäres und radikales Gedankengut. Im Kontext jetzt aber dessen, was man das imperiale Zeitalter nennen kann hier in Deutschland, kommt neben der deutschen Burschenschaft, die schon immer ein sehr stark nationalistisches Element in sich getragen hat, kommen über diese Vereine deutscher Studenten dieses völkische Denken und das antisemitische Denken hoch. Der Politikwissenschaftler Dietrich Heiter hat über Burschenschaften promoviert und ist Co-Autor eines Buches über die Morde von Mechterstädt. Das geht eigentlich mit der Novemberrevolution los, weil natürlich die Kurs sehen, das Kaiserreich hat offensichtlich nicht die nötigen Energien hervorgebracht, um einen Krieg erfolgreich zu gewinnen. Und jetzt taucht das Problem eben auf, wie kommt man an die Massen ran? Und die völkische Ideologie ist sozusagen der Versuch, das Völkische über die sozialen Antagonismen zu stellen. Nation versus Klassenbewusstsein, ja? Oder man könnte auch sagen Gemeinschaft versus Gesellschaft. Das sind sozusagen die Dualismen, um die es da geht. Der 9. November grub unser Grab. Und doch ein Gutes hat er gebracht. Er riss den Menschen die Masken ab. Nun stehen sie, wie die Natur sie gemacht. Ein Gedicht des Marburger Studenten Boguslav von Selchow. Von Selchow war Sohn eines Rittergutsbesitzers, Offizier zur See und im Ersten Weltkrieg, Bataillonskommandeur in Flandern und später im Admiralstab der Marine in Berlin. Nach seiner Entlassung begann er 1919, im Alter von 42 Jahren, ein Studium der Geschichte in Marburg. Die wir brauchen, sind die Männer, denen es heiß in den Schläfen pocht, denen das Blut zittert und kocht, die nur von einem Gedanken entbrannt: Wie befreie ich mein Vaterland? Insofern geht's bei Mechterstädt auch um sowas wie Auswirkungen einer spezifischen, wenn man so will, deutschen Mentalitätsgeschichte des 19. Jahrhunderts ab etwa 1880 von extremer Wehrhaftigkeit und einem bestimmten Verständnis männlicher Wehrhaftigkeit, die dann auch Verbindungslinien hat zum Nationalsozialismus, und zwar keine indirekten, sondern schon relativ direkte. Die Marburger Verbindungsstudenten sind in der Mehrzahl durch und durch republikfeindlich eingestellt. Schon im Oktober 1919 gründen sie das Studentenkorps Marburg, abgekürzt STUKOMA. Ein paramilitärischer Verein, der sich aus den meist schlagenden Verbindungen zusammensetzt. In ihren Verbindungshäusern lagern sie illegal Waffen aus alten Heeresbeständen. Eigentlich untersteht das STUKOMA wie alle Freikorps der Reichswehr, also der Armee der Republik. Als es im März 1920 zum Kapp-Putsch kommt, schlägt sich der Studentenkorps Marburg ohne Zögern auf die Seite der Putschisten. Kapitel 2: 15 Thüringer Arbeiter. Paul Döll, geboren 1895. Alexander Hartmann, geboren 1899. Karl Hornschuh, geboren 1890. Rudolf Rosenstock, geboren 1893. Auf dem Friedhof von Thal, dem Heimatdorf der Ermordeten von Mechterstädt. Ein Denkmal steht wenige Schritte hinter dem eisernen Friedhofstor, linker Hand, knapp vor der Friedhofskapelle. Darauf die Namen der Toten. Otto Palz, geboren 1890, Gustav Wedel, geboren 1885, Reinhold Steinberg, geboren 1865, Alfred Rössiger, geboren 1878. Über den Namen steht: Dem Andenken unserer am 25. März 1920 von den Marburger Studenten bei Mechterstädt erschossenen 15 Genossen von Bad Thal, gewidmet von der Arbeiterschaft Rulers, Bad Thals und Umgebung. Karl Füldner, geboren 1883. Ernst Füldner, geboren 1888. Fritz Füldner, geboren 1899. Albert Schröder. Und das Schlimme waren ja, dass es in vielen Fällen sogar Brüder waren. Also hier bei den Füldnern waren es drei Söhne, die die Familie Fühltner eingebüßt hatte, hatten im Ersten Weltkrieg schon 2 Söhne verloren und dann diese 3 noch. Ne? Adelheid Schulze ist die Ortschronistin von Thal. Das Gemeindehaus, in dem auch die Heimatstube untergebracht ist, steht nah beim Friedhof. Da waren welche dabei, die waren 20 und einer war, glaube ich, 19. Ja, der Gustav Soldan war 19 Jahre alt und der Älteste, der Reinhold Steinberg, war 55 Jahre alt. Ja, der hatte eine Enkelin zu versorgen. Und dieser Gustav Wedel, der hinterließ auch eine Frau mit 3 Kindern. Und da gibt es den Bericht, wo sie praktisch ihre Lage schildert und eben sagt, sie kann ihre Familie nicht mehr aufrechterhalten. Das waren ja auch alles keine Leute, die viel Geld verdient haben. Das waren welche mit Gelegenheitsarbeitern. Also nach dem Krieg war es ja sowieso schlecht. Adelheid Schulze zeigt eine alte Schwarz-Weiß-Fotografie. Darauf die Eltern der 3 erschossenen Brüder Fültner. Die Mutter mit eingefallenem, zahnlosem Gesicht in einem groben Kittelkleid. Der Vater in schwerer Wolljoppe, mit Schnauzbart, eine Tonpfeife im Mund. Bauern eher als Proletarier. In den Dörfern zwischen Eisenach und Gotha war damals Heimarbeit noch weit verbreitet. Die Frauen und Kinder nähten Puppen oder bemalten Porzellan. Die Männer arbeiteten im Forst, in der Landwirtschaft oder in den Fabriken, meist nur für Wochen, wo sich eine Gelegenheit ergab. Thüringen war Kernland der Arbeiterbewegung. Im Ersten Weltkrieg dominierten hier die unabhängigen Sozialdemokraten. Bei den Wahlen zur Nationalversammlung im Januar 1919 kam die USPD auf knapp 45%. Die SPD auf etwa 12. Die Thüringer Arbeiterschaft zählte klar zu den Unterstützern und Verteidigern der neuen Republik. Das sollte sich im März 1920 zeigen, bei der schnellen Niederschlagung des Kapp-Putsches. Kapitel 3: Kapp, Lüttwitz, Ludendorff. Der Putsch. Hakenkreuz am Stahlhelm, schwarz-weiß-rot das Band. Die Brigade Erhard werden wir genannt. Die Brigade Erhard haut alles kurz und klein. Weh dir. Oh, weh dir, du Arbeiterschwein. Am 13. März marschiert die rechtsextreme Brigade Erhard unter der Führung von General Lüttwitz voll bewaffnet und mit auf den Stahlhelm gemalten Hakenkreuzen im Berliner Regierungsviertel ein. Sie zwingt die Minister der Reichsregierung zur Flucht. Die sozialdemokratisch geführte Regierung von Ebert, Noske und Scheidemann war das Ergebnis der Novemberrevolution von 1918. Diese Weimarer Republik und mit ihr die Demokratie zu beseitigen, darauf zielten die Putschisten. Die Truppe proklamiert den Verwaltungsbeamten Wolfgang Kapp zum Kanzler. Lüttwitz, Kapp, Ludendorff und ihre Hintermänner können sich aber nicht lange halten. Ein Generalstreik. Der größte in der deutschen Geschichte, entzieht ihnen innerhalb weniger Tage die Machtbasis. Und da gab es eben auch in Thüringen ganz viele, die gesagt haben, es reicht nicht, dass wir hier Generalstreik machen, sondern da kommen ja die Putschisten, ja, und die müssen wir mit Waffen entgegentreten. Ja. Und dann haben die zum Teil die Einwohnerwehren entwaffnet, ja, auch die Polizei zum Teil, ja, und haben sich bewaffnet und sind dann diesen Freikorps und diesen Truppen entgegengegangen. Klaus Gietinger hat ein Buch geschrieben über den Kapp-Putsch und seine Folgen. Und in Thüringen war es ja so, dass die USPD, also die linke SPD, die damals abgespalten wurde im Weltkrieg, dass die großen Einfluss hatte. In Gotha war sie sogar an der Regierung, ja, also da hatten sie die Mehrheit. Und dadurch war auch ganz klar, dass die auf der Seite der Arbeiter waren. Als am 13. März die Nachricht vom Putsch in Berlin nach Gotha dringt, übernimmt die USPD-geführte Landesregierung per Proklamation die Kompetenzen der gestürzten Reichsregierung. Sie ruft zum Generalstreik auf und erklärt ihr Territorium im damals noch nicht vereinten Thüringen zur Gotha-Republik. Aus Erfurt rückt eine Kompanie der Reichswehr in Gotha ein. Ihr Kommandant ist ein Unterstützer der Berliner Putschisten und erklärt, seine Soldaten würden nicht auf Kapp-Truppen schießen. Die Freikorps sind einfach einmarschiert in Gotha und da ist erstmal nichts passiert. Ja. Aber in Zellamelis und in Suhl, ja, da haben die Arbeiter, das waren ja auch Rüstungsbetriebe, die haben zum Teil sogar Panzerwagen sich erobert, einfach aus den Rüstungsbetrieben rausgeholt. Ja. Und die haben da sozusagen gewonnen gegen die Freikorps und sind dann nach Gotha rein und haben da die Putschisten vertrieben. Vom Abend des 17. März bis zum 19. März dauern die Kämpfe um Gotha an. Arbeitertruppen auf der einen, Reichswehr und Freikorps auf der anderen Seite. 15 Tote hat die schließlich unterlegene Reichswehr zu beklagen. Etwa 80 sterben auf Seiten der Arbeiter. Am 19. März ziehen sich die Unterstützer Kapps aus Gotha zurück. Und da sind die aber nicht nach, ja. Und das ist auch so, was ich immer so, kann man natürlich später immer sagen, so als Fehler sehe, dass die sozusagen diese Truppen nicht zerschlagen haben oder dass die nicht gesagt haben, ihr müsst jetzt die Waffen abgeben. Also sie waren relativ bescheiden, die waren vertrieben und dann haben sie gedacht, jetzt ist Ruhe und die Putschisten sind sowieso weg seit dem 17. und da müssen sie jetzt nicht mehr groß was machen, ja. Und in dieses Vakuum sozusagen ist der mit seiner Marburger Studententruppe da reingestoßen. Um weiteren Umsturzversuchen vorzubeugen, fordert die Regierung in Gotha am 19. März die Bevölkerung mit Plakaten und Flugblättern auf, die Regierung in ihren Maßnahmen gegen die Gegenrevolution und ihren Bemühungen um die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung zu unterstützen. Alle Gerüchte über einen Putsch von links oder über die Ausrufung einer Räterepublik sind frech erlogen, um die Bevölkerung zu verwirren. Und da kam ein Aufruf, Leute sollten die Waffen holen, die Konterrevolutionäre oder diese Großbauern hatten. Da haben sich eben Arbeiterwehren sind darüber gezogen. Vor allen Dingen hatten die schwarz-weiß-rote Fahne gehisst, wo alle nur wussten, dass es jetzt eine schwarz-rot-goldene gibt bei der Republik. Ne? Noch am Tag des Aufrufes ziehen ca. 50 Männer aus Thal ins benachbarte Schönau. Dort kommen weitere 150 Mann dazu. Sie dringen in einzelne Gehöfte ein, teils mit Gewalt und fordern gegen Quittung die Waffen von Bauern, Förstern, Jagdpächtern und Gutsbesitzern. Der Thaler Bürgermeister Schein gibt später zu Protokoll, die Arbeiter hätten die Waffen von den Anhängern Kapps beschlagnahmt und bei ihm gesetzmäßig abgegeben. Die Gewehre werden in den Ratskeller von Thal gebracht und dort eingeschlossen. Kapitel 4. Das Massaker von Mechterstädt. Chronik der Ereignisse. 16. März 1920, Marburg. Der kriegserfahrene Offizier Boguslaw von Selchow wird zum Kommandanten des Stukoma gewählt. Einige Marburger Verbindungshäuser werden quasi zu Festungen ausgebaut, mit MG-Posten in den Fenstern. Von Selchows Stab beginnt einen Plan auszuarbeiten zur Machtübernahme in Marburg. 17. März. Von Selchow nimmt Kontakt auf mit Kapps Leuten in Berlin. Er meldet, er habe 1800 Mann, kampfbereit, viele davon Offiziere. In seinen Erinnerungen schreibt er 1936, die Burschenschaft Arminia sollte den Hauptbahnhof besetzen. Hasso Borussia die Hauptpost und außerdem die Straße nach Marbach absperren. Katia und Schaumburgia das Rathaus besetzen, Alemannia das Physikalische Institut, Germania und Saxonia die Kaserne, Irminsul das Elektrizitätswerk. Das Korps Teutonia sollte einen beweglichen Stoßtrupp bilden. Durch einen weiteren Geheimbefehl waren eine Anzahl Studenten abgeteilt, die alle öffentlichen Gelder zu beschlagnahmen und die jüdischen Banken zu besetzen hatten. Der Schlag ist für den 19. März geplant. 18. März, Kassel. Zwei Abgesandte des Studentenkorps Marburg treffen die Reichswehrgeneräle von Lossberg und von Stolzmann. Eigentlich kommen die Studenten, um ihre lokalen Putschpläne mit den Generälen abzustimmen, müssen nun aber erfahren, dass der Staatsstreich in Berlin und im Reich gescheitert ist. Der Kommandant des Stukoma, Boguslaw von Selchow, schreibt in seinen Erinnerungen, Schwarz-Rot-Gold, die Juden, die Kapitalisten, die Liberalisten, die Versailles-Unterzeichner, diese ganze elende, knechtische Brut hatte gesiegt. Wer einen Staatsstreich machen will, der muss doch vorher die Handschuhe ausziehen. Der muss mit nackten Händen zupacken, sogar auf die Gefahr hin, dass Blut fließt. 19. März, Marburg. Selchow geht daran, alle Beweise für die Marburger Putschpläne zu vernichten. Die Wut über das Scheitern des rechtsnationalen Umsturzversuches ist groß. Nicht nur bei den Freikorps, auch in großen Teilen der Reichswehr. Marburg in Hessen sowie Gotha, Rula und Mechterstädt in Thüringen, sie sind 1920 verbunden dadurch, dass sie zum selben Militärbezirk mit Sitz in Kassel gehören. Bei der Gedenkveranstaltung 2019 in Marburg spricht auch der Bürgermeister von Rulatal, der parteilose Gerhard Slotosch. Als Reaktion auf den Kapputsch wurde in Gotha am 13. März 1920 der Freistaat Gotha ausgerufen, in dem die Landesregierung die gesamte öffentliche Gewalt übernahm. Im Aufruf dazu hieß es: Wir verordnen mit Gesetzeskraft, dass sofort in allen Orten der Republik Gotha aus den Vertretern der Arbeiter- und Betriebsräte Verteidigungsausschüsse gebildet werden, welche die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit durchzuführen und die Bevölkerung gegen die Gesetzlosigkeit der militärischen Aufrührer, gegen Mord und Plünderung zu schützen haben. Am 19. März 1920 erschien dann ein Aufruf des Bezirksbefehlshabers von Marburg und Kommandeurs des dort stationierten 4. Bataillons Jäger 11, Reichswehrschutzregiment Nummer 22, Major Freiherr von Schenk. Aufruf. Das Vaterland ist in höchster Gefahr. In Thüringen ist Aufruhr. Bewaffnete Banden durchziehen raubend und plündern das Land. Dringende Hilfe ist daher notwendig. Die Truppe in Marburg, einschließlich der Zeitfreiwilligen, wird in kürzester Zeit nach dort abtransportiert. Jeder, der die Waffen führen kann, unter Zurückstellung allen Haders, verpflichte sich in den Dienst des Vaterlandes. Die hatten eine irrsinnige Bolschewismusfurcht. Ja. Also da war eben alles, links von Ebert waren Bolschewisten, ja, und die Arbeiter, die Waffen in die Hand genommen haben, waren für die Bolschewisten. Ja. Und da hatten sie eine irrsinnige Angst vor. Ja. Der Autor Klaus Gietinger hat sich intensiv mit Novemberrevolution und Weimarer Republik beschäftigt. Und das hat sie auch angetrieben. Ja. Teilweise haben die natürlich auch angegeben, das sind Bolschewisten, um die abknallen zu können. Ja. Von Klaus Gietinger stammt die erste Biografie über Waldemar Pabst, den Mann, der die Morde an Liebknecht und Luxemburg veranlasste und der auch einer der wichtigen Drahtzieher des Kapp-Putsches war. Und da hat sich dieser Secho dann eben auch gedacht, jetzt müssen wir da nach Thüringen, ja, da haben die sozusagen die Macht erobert, ja, und jetzt müssen wir die mal beseitigen, diese Bolschewisten. Ja, interessant ist auch, dass dieser Selchow ist ja auch eine irre Figur, weil das war einer der ersten, meines Wissens, der diese Verbindung von Juden und Bolschewismus aufgebracht hat. Ja? Also dieser jüdische Bolschewismus, ja, das war einer der ersten, der schon im November 1918 diese Konstruktion gebaut hat. Also der war antisemitisch ganz stark und antibolschewistisch, ja, und das hat er beides zusammengebracht, ja, und hat dann gesagt, das sind Bolschewisten und Juden. Und diese Arbeiter, hieß es dann später, die sind ja nur verblendet, aber ihm war das völlig egal, das waren für ihn Bolschewisten oder jüdische Bolschewisten, ja. Und mit denen musste man aufräumen. Es hat in Marburg auch eine Verbindung jüdischer Studenten gegeben, die Hassia. Auch sie will sich dem Stukoma anschließen, wird aber abgelehnt. Das entspricht dem Geist, der damals in Marburg herrscht. Dokumentiert ist er zum Beispiel im Protokoll einer Versammlung der Marburger Kliniker von 1919. Nicht nur alle Ausländer, sondern auch die Hebräer müssen vollständig ausgeschlossen werden. Die Juden bekommen bei uns die Oberhand. Marburg war stets die Hochburg des Antisemitismus und wird es auch bleiben. 20. März, Marburg. 4 Uhr nachmittags treten 800 Mann, das sind 6 der insgesamt 10 Kompanien des Stukoma, auf dem Kämpfrasen an. In Feldmantel und Stahlhelm, die Gewehre geschultert. Boguslaw von Selchow hält eine kurze Ansprache. Auch die Magnifizenzen der Universität nehmen Abschied von ihren Studenten, die dann per Zug bis Bebra fahren. Der Rektor Wilhelm Busch, übrigens auch ein Mitglied dieses Vereins deutscher Studenten in seiner Studienzeit gewesen, entlässt ihn mit den entsprechenden heroischen Worten. Der Heinemann notiert irgendwo in sein Tagebuch, das Ganze erinnert ihn an 1914. Nur, dass es eben jetzt, wenn man so will, in einen Bürgerkrieg geht. Damals gegen Frankreich, jetzt eben gegen Arbeiter in Thüringen. Und die ganze Stimmung war entsprechend aufgeheizt. Dietrich Heiter hat in Marburg studiert, seine Doktorarbeit über studentische Verbindungen geschrieben und sich auch mit Gustav Heinemann beschäftigt, dem späteren Bundespräsidenten. Heinemann studierte 1920 in Marburg Jura und Volkswirtschaftslehre und befreundete sich mit Ernst Lemmer, Student der Ökonomie. Beide waren Anhänger der liberaldemokratischen Partei DDP. Die Verbindungshäuser waren alle hochgerüstet. Und das haben Lemmer und Heinemann gewusst. Beide sind nach Kassel gefahren, haben dort mit den offiziellen Reichswehrstellen darauf hingewiesen, dass hier sozusagen jetzt Zivilisten ja noch bewaffnet seien. Ihnen ist auch gesagt worden, ja, wir kümmern uns drum, aber es passierte nichts. In den Tagen des Kapp-Putsches sind Heinemann und Lemmer beteiligt an der Bildung einer Volkskompanie aus demokratisch und republikanisch gesinnten Studenten. Am 22. März schreibt Gustav Heinemann an seine Eltern: Inzwischen machen sich die unvermeidlichen Folgen der Berliner Untat bemerkbar. Die Bestrebungen nach der Rätediktatur. Mit einem Schlage war nun wieder alles herumgeworfen. Am 19. März wurde die Universität geschlossen und die Studenten, soweit sie sich meldeten, als Zeitfreiwillige aufgeboten. Am 20. März sind 4 Kompanien mit dem hiesigen Jägerbataillon ausgerückt. Es war die reinste Mobilmachung. Augenblicklich ist ein zweites Freiwilligenbataillon in Bildung begriffen. Die republikanischen Studenten bilden eine eigene Formation, getrennt von den anderen. Auch Arbeiter- und Bauernsöhne nehmen wir auf, sodass wir eine richtige Volkskompanie bilden werden. Unsere Hauptaufgabe wird es sein, etwaigen neuen Putschversuchen von rechts zu begegnen. Wir sind alles Republikaner. Auch die Volkskompanie setzt sich in Richtung Thüringen in Marsch. Heinemann, Lemmer und den etwa 100 Gleichgesinnten ging es darum, ihre Kommilitonen vom Studentenchor Marburg am schlimmsten zu hindern oder ihnen wenigstens auf die Finger zu schauen. 20. März, Gotha. 20 Vertreter der Arbeiterschaft und der Landesregierung Gotha ziehen vor der Stadt Gotha den Reichswehrverbänden entgegen. Sie wollen Generalmajor Rumschöttl, den Führer der aus Berlin befohlenen Unternehmung gegen Thüringen, davon überzeugen, nicht erneut in Gotha einzumarschieren. Hier sei die Ruhe wiederhergestellt und von der Anwesenheit des Militärs nur neue Unruhe zu erwarten. Die Reichswehr lehnt ab. Daraufhin wird in Gotha der Kampf für beendet erklärt. Die Bürger und Arbeiter wären aufgefordert, binnen 3 Tagen alle Waffen abzuliefern. 21. März, Schloss Nesselröden. Das Studentenchor Marburg erreicht Herleshausen an der hessisch-thüringischen Grenze. In den frühen Morgenstunden begibt sich Boguslaw von Selchow zum Stabsquartier des Generalmajors Rumschöttl und erklärt, dass ihm die Regierung Ebert in Berlin ganz gleichgültig sei und er mit größter Rücksichtslosigkeit in Thüringen vorgehen wolle. Rumschöttl warnt ihn, dass sein Blutvergießen, wenn möglich, verhindert werden müsse. Von Selchow entgegnet: Herr General, wenn ich durch 20 Tote das Leben von 20.000 rette, dann lasse ich diese 20 sofort erschießen. Im Übrigen werde ich möglichst immer auf eigene Faust handeln, damit Sie und die Armee dadurch nicht belastet werden. Werde aber selbstverständlich alle Ihre Befehle befolgen. Das schreibt Selchow in seinen 1936 erschienenen Erinnerungen und fügt lakonisch hinzu: Wir hatten uns beide verstanden. Diese Zweideutigkeit ist typisch für viele Vorgänge nach 1918. Sie durchlöcherte das bis dahin gültige Prinzip der absoluten Eindeutigkeit eines Befehls und der damit einhergehenden absoluten Verantwortlichkeit eines Vorgesetzten bei Zwischenfällen. 22. März, Eisenach. Die Marburger Studenten erreichen, wie es in der Chronik des Kurs Teutonia heißt, vom Gegner unbehelligt die Stadt unter der Wartburg und nehmen dort Quartier. Der Chronist dürfte die vorherrschende Stimmung gut treffen, wenn er schreibt: Hier blieb das Stukumer wieder einen Tag, sehr zu seinem Leidwesen. Wünschte es doch nichts sehnlicher, als endlich seiner Aufgabe gemäß die gefährdeten Striche Thüringens von den Spartakisten zu säubern. 24. März, zwischen Eisenach und Gotha. Das Stukumer marschiert an den Hörselbergen vorbei und erreicht gegen Mittag Sättelstedt. Der Stab und 2 Kompanien nehmen dort Quartier. Die übrigen 4 gehen 2 Kilometer weiter nach Mechterstedt. Nachmittags erteilt von Selchow einem Oberstleutnant den Befehl, mit 60 Mann, 2 Lastkraftwagen und zahlreichen Maschinengewehren nach Batal zu fahren, um dort, wie er schreibt, die Hauptanführer der Banden, die hier in der Gegend gehaust hatten, gefangen zu nehmen und nach Sättelstedt zu bringen. Der Thaler Ortspolizist Hess gibt zu Protokoll: Am 24. März teilte Wachtmeister Konrad aus Sättelstedt telefonisch mit, dass ein Militärkommando nach Thal unterwegs sei, welches die Gewehre in Thal abholen wollte und möchte mich dem betreffenden Führer zur Verfügung stellen. Beim Einrücken des Kommandos eröffnete mir der Führer, dass die Gewehre abgeholt werden sollten. Ich erklärte, dass sich die Gewehre bereits gesammelt im Ratskeller befänden. Auf Befragen, ob ich die Gewehre gesammelt hätte, erklärte ich, dass dieses von dem Führer der sogenannten Roten Garde geschehen sei. Nach den Führern der Arbeiter befragt, gab ich den Namen Alfred Rössiger an, welcher am 18. März in einer Versammlung zu Tal gesprochen hätte. Nach dessen Wohnung befragt, erklärte ich, dass Rössiger bereits in der Nähe stehe und bezeichnete denselben. Der Führer des Kommandos ließ den Ort und sämtliche Ausgänge besetzen und erteilte den Auftrag, die Personen herbeizuführen, welche im Hörselgrund die Waffen abgeholt hätten, sowie etwa noch in Händen befindliche Waffen abzunehmen. Da wurde immer viel erzählt. Also eine Liste hat es gegeben und da haben Namen drauf gestanden. Ich kann es nicht beweisen. Es wird immer viel davon gesprochen. Meine Großeltern haben das auch gesagt, auch die Liste ist nirgendwo aufgetaucht. Adelheid Schulze, Ortschronistin von Thal. Es sind 40 Leute ungefähr verhaftet worden damals an dem Nachmittag. Die wurden alle im Nachbarhaus verhört und zurückblieben 15. Das waren die 15. Und die wurden abends auf so einen Leiterwagen verladen und Richtung, also die Studenten haben die nach Sedlstedt gebracht. In Sedlstedt lag das Korps ins Spritzenhaus gesperrt und die sollten nun nach Gotha vor einem Landgericht, also vor ein Gericht gestellt werden. Von Selchow berät mit den Offizieren und beantragt bei der Reichswehr, die Gefangenen noch in der Nacht zur sofortigen standrechtlichen Aburteilung nach Eisenach bringen lassen zu dürfen. Die Brigadeführung lehnt ab. Sie will die Hoheit über das Verfahren haben und befiehlt, die 15 Männer nach Gotha zu überführen. 25. März. An der Straße zwischen Sättelstedt und Mechterstedt. Um 5.45 Uhr beginnt der Transport. Etwa 20 Studenten der 1. und 2. Kompanie unter dem Befehl Heinrich Göbels von der Burschenschaft Germania bewachen die Arbeiter aus Thal. Vor dem Abmarsch warnt Göbel die Gefangenen. Bei Fluchtversuch wird geschossen. Ja, und in den frühen Morgenstunden des 25. März waren sie dann alle tot. Der Gastwirt vom Bahnhof Sättelstedt-Mechterstedt sagt später aus, gegen 5:45 habe er einen Schuss gehört und rufe: Straße frei, scheren Sie sich in die Häuser. Dann weitere Schüsse. Am 25.03.20 vormittags gegen 10 Uhr wurde die hiesige Sanitätskolonne vom Schultheißen ersucht, die an der Straße Eisenach-Gotha auf Mechterstädter Flur liegenden Leichen von erschossenen Arbeitern zu bergen und in der Leichenhalle des Friedhofes unterzubringen. Gutachten des Mechterstädter Arztes Dr. Kind. Einer der Erschossenen sollte noch leben. Ich fand sie aber alle tot. Die Leichen lagen links und rechts von der Straße vom Bahnhof Mechterstedt bis etwa zur Grenze mit der Teutleber Flur, bis etwa 75 Meter von der Straße entfernt. Die Leichen lagen größtenteils auf dem Gesicht oder der Seite und machten den Eindruck, als ob sie sämtlich vornübergefallen seien. Bei allen Leichen lag ein Kopfschuss vor, der in größter Nähe abgegeben sein muss und zur Zertrümmerung des Schädeldaches und seines Inhaltes geführt hatte. Bei einigen war auch ein Teil des Gesichtes mit zerrissen. In der Umgebung breitet sich Panik aus. Während die Hinterbliebenen unter Schock versuchen, Genaueres zu erfahren, fliehen viele Männer aus Angst vor weiteren Gräueltaten in die Wälder. Das Stukuma marschiert an diesem Tag in Gotha ein. Von einer roten Armee ist nichts zu merken. 26. März. Friedrich Roder und Waltershausen. Von Selchow lässt in den Nachbarorten Gothas weitere 46 Mann als angebliche spartakistische Rädelsführer verhaften. Einem Wüten der Standgerichte kann aber noch rechtzeitig Einhalt geboten werden. Arbeiter protestieren bei der Regierung und bitten um deren Schutz. Gegen den Willen der Reichswehrbrigade ordnet die Regierung die Aufhebung der Aburteilungen an. Unter den Studenten gilt dieses besonnene Handeln als Verhinderung einer strikten Durchführung unserer Säuberungsaktion. Es wurde vereitelt, dass dem Aufruhr ein gründliches Ende bereitet wurde. Kapitel 5. Vom Hörseltal in die Weltbühne. Die Marburger, Gedicht von Kurt Tucholsky, 1920. Der Trupp mit den Gefangenen an den Schluss, ruft eine Stimme. Aufgerissene Augen. Sie wehren sich, die Zivilisten. Fliehen? Sie kennen das. Sie wollen nicht. Und die Studenten hauen mit den Kolben auf gekrümmte Rücken. Marsch an den Straßenrand. Ihr wollt nicht, Hunde? Den Chorstudenten, die als Offiziere kostümiert den Zug begleiten, wird der Kram zu bunt. Na los doch, Kinder, macht doch Schluss! Und Schüsse hallen durch den Morgennebel. Geschrei, Gestöhn. Die blutigen Körper rollen im Staub. Die Leutnants lachen. So, die sind wir los. Die sind erledigt. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass damals doch ein großes Spektrum an linksliberalen Intellektuellen, nicht im universitären Bereich, da waren es wenige, aber so im kulturellen Bereich es gegeben hat. Dietrich Heiter, Autor der Studie »Die Morde von Mechterstädt«. Wir hatten damals ja auch noch eine Parteipresse von zig sozialdemokratischen, bisschen auch zu kommunistischen Zeitungen innerhalb der Sozialdemokratie, dann auch linken Zeitungen, also die Freiheit beispielsweise im Umfeld der USPD, die eigentlich über diese ganzen Ereignisse doch sehr minutiös berichtet haben. Mechterstädt war ein Fall unter vielen, die damals also so die Runde machten, und Tucholsky hat zahlreiche Gedichte darüber geschrieben. Feg sie hinweg, wenn du noch Atem hast, Volk! Das werden deine Richter und Beamte, Volk. Das darf dich einmal richten und verwalten, wenn's ausstudiert hat, Volk. Feg sie hinweg. Das bunte Öl, das glitzernd auf deinem Wasser oben schwimmt, ist Dreck. Und hältst du wieder still und lässt sie schalten, sie lachen, töten, werden was. Und alles bleibt beim Alten. Die Nachricht vom Massaker von Mechterstädt verbreitete sich binnen weniger Tage über Thüringen hinaus. Maßgeblichen Anteil daran hatten die demokratisch gesinnten Marburger Studenten Gustav Heinemann und Ernst Lämmer. Lämmer und Heinemann waren Angehörige der Volkskompanie, die ungefähr einige Tage später hier eingerückt sind. Und die das mitgekriegt haben, dass sich die Leute aus Angst vor diesen Studenten sich in den Wäldern versteckt haben. Und Lämmer beschreibt das so: In einzelnen Geschäften wurden schleunigst die Rollladen heruntergelassen. Schrubbende Frauen liefen mit erhobenen Rücken, Feudel und Schrubber im Stich lassend in die Häuser zurück. Wir standen unter dem schmerzlichen Eindruck, wie der ärgste und grimmste auswärtige Feind empfangen zu werden. Über dieses Verhalten der Bevölkerung höchlichst erstaunt, bemühten wir uns festzustellen, woher dieses seltsame Misstrauen stamme. Man entgegnete uns, dass wir doch Marburger seien und im ganzen Hörseltale höchste Erregung herrsche, weil in Bad Thal 15 Einwohner durch Marburger Zeitfreiwillige auf die grauenhafteste Weise ermordet seien. Wir glaubten zuerst, dies sei ohne Zweifel erlogen. Gegen Mittag gelangten wir in den Besitz der Ruhlaer Zeitung, die unter der Überschrift »Erschütterndes Herzeleid« die Nachricht bestätigte. Ernst Lämmer fährt sofort nach Berlin, um einem Reichstagsabgeordneten der Deutschen Demokratischen Partei Bericht zu erstatten. Wenige Tage später veröffentlicht die Volkskompanie eine Erklärung. Wir sind ausgezogen, um den Bolschewismus zu bekämpfen und müssen heute die traurige Erkenntnis zugeben, dass in den Gegenden, in denen Taten wie die Erschießung der 15 Thaler Bürger geschehen sind, jedermann ins linksradikale Fahrwasser gedrängt werden muss. Es sind Verbrechen begangen, die unverantwortlich sind und schleunigster Sühnung bedürfen. Das liegt nicht nur im Interesse der Marburger Studentenschaft, sondern des gesamten deutschen Volkes. Wir verlangen schnellste und rücksichtsloseste Klärung des Geschehens von Thal durch ordentliche bürgerliche Gerichte. Wir erklären hiermit öffentlich, dass wir nicht ruhen und rasten, bis dieses unser gerechtes Ziel erreicht ist. Zum Skandal wird die Tragödie eigentlich dann erst durch die ganzen Gerichtsverfahren. Kapitel 6. Uns tut kein deutscher Richter nichts. Ein Marburger Kriegsgericht klagt im Juni 1920 14 Freikorpsstudenten an und spricht sie frei. Die Berufungsverhandlung findet im Dezember 1920 vor dem Kasseler Schwurgericht statt. 1922 kommt es zum Revisionsverfahren vor dem Reichsgericht in Leipzig. Dietrich Heiter hat mehr als 90 Jahre nach den Prozessen die Akten gesichtet. Eine wichtige Quelle war das Logbuch des Kommandanten Boguslaw von Selchow, eine Art minutiös geführtes Tagebuch. Heiter fand auch den Briefwechsel von Verteidiger Ludge Brune mit den Vertretern der Anklage und des Gerichts. Aus den Unterlagen geht hervor, es hat unlautere Absprachen gegeben zur Entlastung der Angeklagten. Einen Monat vor Prozessbeginn spricht der Vertreter der Anklage, Kriegsgerichtsrat Dr. Suren, mit Boguslaw von Selchow und lässt durchsickern: Das Kriegsgericht werde wahrscheinlich erst nach den Wahlen stattfinden können, da der Freispruch ziemlich sicher sei. Das würde aber bei den Roten eine ungeheure Empörung auslösen. Tatsächlich wird der Prozess auf die Zeit nach den Wahlen verschoben. Auf Betreiben von Selchow verschwindet Beweismaterial. Es gab Fotografien, ursprünglich sogar von den Opfern, wie sie da zusammengeschossen worden waren, die verschwanden, nachdem der Verteidiger doch den Ankläger gebeten hat, dafür zu sorgen, dass sie verschwinden und so weiter und so fort. Und man kann eben über die Quelle auch von Selchows Tagebuch, aber auch die entsprechenden Akten und die Briefe Lüdge Brunes an den dann im Kasseler Berufungsverfahren agierenden Staatsanwalt Sauer feststellen, dass und wie da diese Dinge geschoben worden sind. Und zwar eben in allen Verfahren, die es gegeben hat. Der erste Prozess endet mit Freisprüchen für alle 14 Schützen. Kurt Tucholsky schreibt für die Weltbühne das Marburger Studentenlied um. Wir wissen, jeden krummen Weg uns kann man nicht erweichen. Der Mediziner im Kolleg braucht Leichen, Leichen, Leichen. Uns tut kein deutscher Richter nichts und auch kein Staatsanwalt. Die Schranken unseres Kriegsgerichts der liebe Gott erhalte. Das Berufungsverfahren geht an ein ziviles Schwurgericht in Kassel. Als Geschworene sind Fabrikanten, Gutsbesitzer und Kaufleute bestellt. Zahlreiche Indizien und Zeugenaussagen, vor allem über Lage und Zustand der Leichen, sprechen dafür, dass es sich bei den Erschießungen um geplante und gezielte Hinrichtungen gehandelt hat. Das Gericht ignoriert diese Hinweise und folgt der Behauptung der Angeklagten. Man habe auf die Gefangenen schießen müssen, um deren Flucht zu verhindern. Verhandelt wird lediglich über die Frage, ob die Studenten in Tötungsabsicht geschossen hätten. Dafür spricht die Tatsache, dass beinahe alle Opfer durch Schüsse in Kopf oder Hals getötet wurden. Der Göttinger Gewehrfabrikant Robert Schrader fertigt ein Gutachten für die Verteidigung an und behauptet unbeabsichtigte Hochschüsse. Man muss zunächst berücksichtigen, dass bis auf zwei Ausnahmen die Leichen tiefer liegen, als die Schützen standen. Wenn man hinunterschießt, schießt man meistens zu hoch. Ich bezweifle, dass die Angeklagten das wussten. Ferner, auf nahe Entfernung schießt unser Militärgewehr stets viel zu hoch. Dieser Umstand, sowie weiter der überaus dichte Nebel, machen eine kolossale Erhöhung der Flugbahn aus. Bei Nebel wird alles vergrößert und man zielt auf die Vergrößerung. Alle diese Umstände machen eine Erhöhung von 60 bis 80 Zentimeter aus. Das Berufungsverfahren endet wiederum mit Freispruch für alle Angeklagten. Der studierte Jurist Kurt Tucholsky spitzt es in der Weltbühne so zu. Justitia spricht: Reicht mir Frottiertuch und Pomadentiegel. Putzt mir die Waage. Ist die Binde weiß? Mein Richtschwert. Licht vorm großen Spiegel. Den Puder. Ist das Badewasser heiß? Deckt zu den Flitter und das Lotterbett. Heut schmink ich mich für Mächterstädt. Wie haben sie gelacht? Wir soffen lustig und waren wie die Strandhaubitzen voll. Die braven Burschenschafter, ja, das wusste ich, dass so ein braver Bursche fechten soll. Reserveoffizier von A bis Z, heut schmink ich mich für Mächterstädt. Spektakel, Links. Recht peinlich, die Geschichte. Das Strumpfband, Mädchen. Zittert deine Hand? Die ganzen Jungens, die ich heute richte, sie sind in tiefster Seele mir verwandt. Wie oft griff mir solch Bursch in das Korsett. Heut tanze ich für Mechterstädt. Letztes Kapitel. Langzeitwirkung. Was in Marburg eigentlich völlig unbekannt war, dass dieses Studentenchor mehrere Jahre noch weitergemacht hat. Nachdem sie sich sozusagen scheinbar erstmal aufgelöst hatten als Zeitfreiwilligeneinheit, gingen die in die Organisation Escherich über, die aus den bayerischen Einwohnerwehren heraus entstand. Und die Orgesch, wie sie damals genannt wurde, wurde also 1920 im Juli, August schon aufgelöst in Preußen. Die gingen aber bewusst da rein und von Selchow wurde sozusagen Führer der Orgesch und hat das gesamte Marburger Studentenchor, der Stukoma, jetzt in die Orgesch überführt und verzeichnet da also ganz genau, wie viel Bünde es gibt, wo die Waffen liegen. Es werden also in Marburg Waffen verschoben, Waffenverstecke angelegt, das alles kann man da nachlesen und beschreibt auch die Kompanien, wie die ausgerüstet sind und so weiter und so fort. Also es bewegt sich alles in dieser noch hoch erhitzten politischen Sphäre einer Radikalisierung, wo die Konterrevolution ja eigentlich dann bis zum Hitlerputsch noch versucht, über diese Wege die Errungenschaften der Weimarer Republik, wenn man so will, noch zunichte zu machen. Das war so der typische Weg des, ich sage jetzt mal, des Rechtsradikalismus in der ersten Hälfte der Weimarer Republik. Und das kann man an diesem Studentenchor Marburg sehr genau und detailliert nachvollziehen. Dietrich Heiter kann nachweisen, dass Universitätsrektor Busch, Staatsanwalt Sauer und Landgerichtsdirektor Schmidt demselben elitärvölkischen Verein angehörten, dem Deutschen Bund. Später wird auch von Selchow die Mitgliedschaft angetragen. Der promoviert 1923, geht dann nach Berlin und schreibt Bücher mit Titeln wie »Trotz und Treue« oder »Der deutsche Mensch«. Über Hitlers Schreibtisch soll in den 1920er Jahren eine Zeile aus einem Selchow-Gedicht gehangen haben. Ich bin geboren, deutsch zu fühlen. Von Selchows Adjutant Ottmar von Verschur tut sich auf dem Gebiet der sogenannten Rassenhygiene hervor. Er wird der Doktorvater von Josef Mengele. Mengele beliefert seinen Förderer später mit Präparaten aus den Menschenversuchen im Konzentrationslager Auschwitz. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, traditionsgemäß darf ich alle hier recht herzlich begrüßen im Namen der SPD und der Linken, die wir seit Jahren diese Veranstaltung ausrichten. Auf dem Friedhof in Thal, 25. März 2019. Es spricht der Altbürgermeister, ein Sozialdemokrat. Ich möchte vielleicht damit beginnen, wenn wir uns in einer sehr sicheren Zeit fühlen und wir denken, so etwas könnte nie wieder stattfinden, dann ist das vielleicht eine sehr trügerische Sache. Ein übermannshoher, unbehauener Stein mit bronzener Tafel, Efeu berankt. Der Schriftzug: dem Andenken unserer am 25. März 1920 von den Marburger Studenten bei Mechterstädt erschossenen 15 Genossen von Bad Thal. Gewidmet von der Arbeiterschaft Rulers, Bad Thals und Umgebung. Ich weiß noch, als kleines Kind sind wir von der Schule her leider marschiert. Leider dann auch mit Armee. Und genau das ist das, was wir eigentlich nicht wollten. Die Umdeutung von Geschichte. Zu DDR-Zeiten war sie im Fall Mechterstädt besonders prägnant. Die 15 Todesopfer wurden zu Märtyrern der kommunistischen Bewegung erklärt. Ein 90-minütiger Fernsehfilm rekonstruierte in den 60er Jahren das Geschehen. Die Handlung wird gerahmt vom Gedenken am Ehrenmal. Männer mit Maschinenpistolen stehen um das Grab. Ein Altkommunist zieht als Lehrer aus der Geschichte: der Friede muss bewaffnet sein. Wir sind aus diesem Anlass zu DDR-Zeiten jeden 25. März jedes Jahr dann auf den Friedhof gegangen. Da wurde eine Feierstunde abgehalten. In den letzten 80 Jahren war das immer sehr martialisch mit Armeeangehörigen, mit Salutieren, mit großen Reden und so. Das war natürlich für uns Kinder oder Schüler dann der Schule, die sich ja gleich nebenan befindet, immer so ein Muss. In den 90er Jahren wurde es still an den Gedenktagen in Thal. Zeitgleich aber begannen in Marburg engagierte Historiker sich neu mit der hessisch-thüringischen Geschichte, dem Kapp-Putsch und dem Stukoma zu beschäftigen. Es hat noch einmal 3 Jahrzehnte gedauert, bis in Marburg ein würdiges Zeichen des Gedenkens an die Opfer von Mechterstädt öffentlich gemacht wurde. Universität und Studierende, Geschichtswerkstatt und Stadtverwaltung. 99 Jahre nach den Morden bringen sie eine Tafel an der alten Universität an. Oberbürgermeister Thomas Spieß sagt bei der Einweihung: Wenn wir uns anschauen, dass auch in der Universitätsstadt Marburg in ihrem weltoffenen und liberalen Selbstverständnis die identitäre Befähigung vorkommt und wir manche Verbindungshäuser haben, in denen Treffen stattfinden, die wir hier nicht haben wollen, dann wird klar, der Zeitpunkt ist richtig. Deswegen, meine Damen und Herren, lassen Sie uns vor den Opfern, ihren Familien, ihren Angehörigen und denen, die auch Angst gemacht bekommen sollten, den Kopf neigen und ihnen Respekt erweisen, indem wir die Morde von Mechterstadt als Verpflichtung begreifen, heute und in Zukunft entschlossen, lautstark, deutlich und zu jeder Zeit gegen Rassismus und Rechtsradikalismus und für Demokratie und Rechtsstaat einzutreten. Deswegen hängen wir heute dieses Schild auf. Das Massaker von Mechterstädt. Marburger Chorstudenten und die Morde in Thüringen 1920. Feature von Tobias Barth und Lorenz Hoffmann. Redaktion Ulf Köhler. Es sprachen Frauke Pohlmann, Joachim Schönfeld, Nils Brünnig und Beatrix Hermens. Schnitt André Lühr, Ton Holger König. Regieassistenz Anne Osterloh. Regie Nikolai von Koslowski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2020.